täuschen sich für die Liebe. Sie rächen sich aus Liebe. Sie töten sich sogar aus Liebe. Alles nur wegen der Liebe. Wegen der Gottverdammten.